Der Fürstenmord. Der uns schon bekannte Jesuit Juan Mariana, eine Zierde seines Ordens, hat mit bis dahin ungekannter Offenheit und Ausführlichkeit die Lehre von der Erlaubtheit des Fürsten und nicht bloß Tyrannenmordes in seinem im Jahre 1599 zu Toledo erschienenen Buche »Vom Könige und seiner Erziehung« aufgestellt. Das Buch trägt die Druckerlaubnis des Ordens, datiert Madrid, den 2. Dezember 1598. Ich, Stefan Hojeda, Visitator der Gesellschaft Jesu für die Provinz Toledo, gebe Kraft besonderer Vollmacht unseres General Claudius Acquaviva die Erlaubnis, dass die drei Bücher über den König und seine Erziehung von Pater Johann Mariana aus denselben Gesellschaft verfasst, gedruckt werden, weil sie vorher gebilligt worden sind von Gelehrten und gewichtigen Männern unseres Ordens. Im 6. Kapitel des 1. Buches nun heißt es: Neulich ist in Frankreich ein edles Denkmal aufgerichtet worden, aus dem zu ersehen ist, wie wichtig es ist, dass die Gemüter beruhigt sind. Heinrich III., König von Frankreich, liegt da, von der Hand eines Mönches getötet, das Zaubermittel des Messers ist ihm in die Eingeweide gestoßen worden. Ein hässliches, aber denkwürdiges Schauspiel, das die Fürsten lehren soll, dass gottlose Wagnisse nicht ungestraft bleiben. Jakob Clemens studierte im Kolleg seines Dominikanerordens Theologie. Als er auf seine Anfrage von den Theologen erfahren hatte, ein Tyrann könne mit Recht getötet werden, begab er sich am 31. Juli 1589 in das Feldlager. Am 1. August, der den Ketten des Apostels Petrus geweiht ist, ging er nach Lesung der Messe vom Könige, der aus dem Bette aufstand und noch nicht vollständig angezogen war, gerufen zu ihm. Unter wechselseitigen Gesprächen trat er näher heran, um scheinbar einen Brief zu überreichen, und brachte ihm mit einem unter Heilkräutern verborgenen Messer eine tiefe Wunde in der Nähe der Blase bei. Hervorragende Geistesmächtigkeit, rühmenswerte Tat. Die hereinstürzenden Höflinge bedeckten ihn, den Mönch, mit Wunden. Mit seinem Blute hat er, der Mönch, die Freiheit seines Vaterlandes und Volkes erkauft. Trotz Schlägen und Wunden freute er sich sehr. Durch die Tötung des Königs hat er sich einen großen Namen gemacht. So ging Clemens zugrunde, Frankreichs ewige Zier, wie die meisten glauben. Über die Tat des Mönches herrscht nicht eine Meinung. Während viele ihn loben und der Unsterblichkeit wert halten, tadeln ihn andere, durch Klugheit und Gelehrsamkeit hervorragende, es sei nicht jedem erlaubt, auf eigene Autorität hin einem vom Volke abgesetzten König zu töten. Und sie bekräftigen das mit vielen Beweisen und Beispielen. So lehren diejenigen, welche die Partei des Tyrannen ergreifen. Die Sachverwalter des Volkes haben aber nicht geringere und nicht weniger zahlreiche Beweise. Gewiss ist, dass ein König vom Gemeinwesen, von welchem er seine königliche Gewalt hat, wenn die Umstände es erfordern, vor den Richterstuhl gerufen und, wenn er die Heilung verschmäht, seiner Fürstenwürde entkleidet werden kann. Auch sehen wir, dass von alters her diejenigen, welche Tyrannen getötet haben, in hohen Ehren standen. Ich sehe, dass die Philosophen und Theologen darin übereinstimmen, dass ein Fürst, der mit Gewalt und Waffen, ohne Recht und ohne Zustimmung des Volkes einen Staat besetzt hat, von jedem des Lebens und der Herrschaft beraubt werden darf. Da er öffentlicher Feind ist und das Vaterland durch viele Übel bedrückt und in Wahrheit und Wirklichkeit Art und Namen eines Tyrannen besitzt, so möge er auf jede Weise beseitigt werden und erziehe aus die Gewalt, die er gewaltsam besessen hat. Wenn ein Fürst die Gewalt besitzt durch Zustimmung des Volkes oder durch Erbrecht, so sind seine Laster und Lüste zu tragen, solange er jene Gesetze der Ehrbarkeit und Scham, an die er als Person gebunden ist, verletzt. Denn nicht leichtfertig soll man Fürsten wechseln. Wenn er aber den Staat zugrunde richtet, dann darf man darüber nicht stillschweigend hinwegsehen. Aufmerksam ist aber zu erwägen, wie die Absetzung eines solchen Fürsten zu geschehen hat. Jener Weg scheint am gangbarsten und sichersten, wenn die Ermächtigung der öffentlichen Versammlung gegeben wird, in gemeinsamer Beratung zu beschließen, was zu tun sei. Wenn dann der Fürst sich bessert, halte ich dafür, dass er wieder einzusetzen ist und schärfere Mittel nicht anzuwenden sind. Wenn er aber die Heilmittel von sich weist, so ist es erlaubt, nach gefälltem Urteile ihn der Herrschaft zu berauben. Und wenn sich der Staat auf andere Weise nicht schützen kann, so ist es nach dem Rechte der Selbstverteidigung und gemäß eigener Autorität gestattet, den als öffentlichen Feind erklärten Fürsten durch das Eisen zu töten. Und diese Befugnis steht auch jedem Privaten zu, der nach Ablegung der Hoffnung auf Straflosigkeit unter Preisgabe des eigenen Heiles versuchen will, dem Staat zu helfen. Du fragst, was zu tun sei, wenn die Befugnis der öffentlichen Versammlung, also der Stände, aufgehoben ist, was häufig der Fall sein kann. Nach meiner Ansicht bleibt die Sache die gleiche. Und wer den öffentlichen Wünschen entsprechend den Fürsten zu töten versucht, der hat nach meiner Ansicht nicht unrecht gehandelt. Das wird hinreichend durch die Beweise bestätigt, die ich an letzter Stelle schon gegen den Tyrannen vorgebracht habe. So ist also nur die Tatfrage, wer als Tyrann anzusehen sei, strittig. Die Rechtsfrage, dass ein Tyrann getötet werden darf, ist klar. Es ist für die Fürsten ein heilsamer Gedanke, dass, wenn sie den Staat bedrücken und durch Laster und sittliche Schändlichkeit unerträglich werden, ihr Leben unter dem Eindruck steht, dass sie nicht nur mit Recht, sondern unter Ehre und Ruhm getötet werden dürfen. Wenn alle Hoffnung auf Besserung des Fürsten geschwunden, wenn der Staat und die Heiligkeit der Religion in Gefahr steht, wer ist so von Klugheit verlassen, der nicht bekennte, dass es recht sei, die Tyrannei abzuschütteln durch Gesetz und Waffen? Das ist meine Ansicht, aus aufrichtigem Geiste hervorgegangen, da ich als Mensch irren kann, so bin ich dankbar, wenn jemand etwas Besseres vorbringt. Ich schließe die Abhandlung mit den Worten des Tribuns Flavius, der Teilnahme an der Verschwörung gegen Nero überführt und gefragt, weshalb er seinen Eid vergessen habe, antwortete: »Kein Soldat war dir treuer zur Zeit, da du geliebt zu werden verdientest, als ich. Ich habe angefangen, dich zu hassen, als du Mutter- und Gattenmörder, Rennfahrer und Brandstifter wurdest. Soldatischer und tapferer Geist.«